TKKG Junior, Folge 11. Rote Karte für Betrüger. TKKG sind im Fußballfieber. Doch kurz nach dem Anpfiff des brisanten Spiels zwischen SC Südstadt und Lokomotive Nordstadt fallen drei Schlüsselspieler der Südstädter und ihr Trainer mit Magenkrämpfen und Erbrechen aus. Als dann noch ihr Trainingsplatz spontan gesperrt wird und auf dem Bolzplatz des Internats akute Verletzungsgefahr herrscht, sind sich die Junior-Detektive einig. Hier hat jemand ganz böse die Finger im Spiel. Doch wer möchte der Mannschaft schaden? Und wieso? TKKG, hier sind die Profis am Werk. Wir lösen jeden Fall und klettern über jeden Berg. Kommt mit uns und erlebt die größten Abenteuer. Brennt es irgendwo, löschen wir auch jedes Feuer. An alle Gangster und Verbrecher, wir folgen euch hinauf auf die allerhöchsten Dächer. Kein Weg zu weit und kein Problem zu schwer. TKKG, wir sind die Profis, bitte sehr. Tim ist der Sportliche, ist clever und sehr mutig. Für Ungerechtigkeiten hat er überhaupt nichts übrig. Karl, der Computer, hat ein super Gedächtnis. Ohne dies Wissen wären die vier ganz schön aufgeschmissen. Klößchen heißt eigentlich Willi Sauerlich. Wie viel er naschen kann, jam, sehr verwunderlich. TKKG ist völlig undenkbar. Ohne Gabi, Glockner und den Cockerspaniel Oscar. Hier sind die Profis am Werk. Wir lösen jeden Fall und klettern über jeden Berg. Kommt mit uns und erlebt die größten Abenteuer. Brennt es irgendwo, löschen wir auch jedes Feuer. An alle Gangster und Verbrecher, wir folgen euch hinauf auf die allerhöchsten Dächer. Wir kennen alle Tricks und haben ihn raus auf den Weg. Zusammen sind wir TKKG. Sind wir gleich da? Da ist es, Papi. Wurde aber auch Zeit. Sie haben ihr Ziel erreicht. Cool, dann schaffen wir es noch rechtzeitig zum Anpfiff. Mann, das ist ja ein Riesenkasten. Ein architektonischer Geniestreich. Ein Fußballplatz auf dem Dach eines Einkaufszentrums. Da muss man erst mal drauf kommen. Verrückte Zeiten sind das. Sogar mit Flutlichtmasten. Aber was soll der hohe Zaun da oben? Na, wenn der nicht wäre, würden doch ständig die Bälle vom Dach fliegen. Stimmt. Gute Idee. Hier draußen kriegen wir nie im Leben einen Parkplatz. So voll wie das hier ist. Ich fahr ins Parkhaus, Gabi. Dann kommt ihr rechtzeitig zum Spiel und ich kann in Ruhe Kaffee trinken gehen. Aber Papi, wir brauchen dich doch zum Anfeuern. Auf jeden Fall, Herr Glockner. Ja, wir haben sie fest eingeplant. Der SC Südstadt kann jede Unterstützung dringend gebrauchen. Ich dachte, die sind so gut. Die Profimannschaft, ja. Die stehen sogar kurz vor dem Aufstieg in die erste Bundesliga. Aber die E-Jugend? Na, bei denen ist echt der Wurm drin. Ja. Und gegen die Nordstädter heute wird es besonders hart. Max aus unserer Klasse ist Torwart bei den Südstädtern. Er sagt, dass außer dem Trainer kaum noch jemand zu den Auswärtsspielen mitkommt, weil sie ständig auf die Mütze kriegen. Echt schade. Und da heute so ein Auswärtsspiel ist, müssen Sie dabei sein. Herr Kommissar, wir brauchen jeden Mann. Klößchen? Hm? Machst du dich da gerade über die Kichererbsenbuletten her? Die hat Mami uns als Stärkung für die Mannschaft mitgegeben. Nö, mach ich nicht. Aber sag deiner Mutter, ihr Dinkelbutterkuchen schmeckt echt super. Du bist echt unmöglich. Das sollte der Nachtisch für die Südstädter sein. Auch als Zuschauer muss man gestärkt sein. Sonst kann man sein Team doch nicht anfeuern. Auf keinen Fall. Undenkbar wäre das. Leute, ihr habt mich überzeugt. Wenn die Sache so ernst ist, kann ich wohl kaum Nein sagen. Super! Ja. Danke, Papi. Auf dich ist echt Verlass. Aber auf euch doch auch. Mit dem Fahrstuhl ging es aus dem Parkhaus auf das Dach des Einkaufszentrums. Im Gepäck hatten TKKG und Kommissar Glockner eine Riesenschüssel Mini-Buletten und ein fast vollständiges Blech Butterkuchen. Oben angekommen, war die Aussicht über die Millionenstadt überwältigend. Guckt euch das an. Das ist ja der Oberhammer. Abgefahren. Meine Güte, ja. Wirklich beeindruckend. In der Mitte des Flachdachs befand sich ein Kunstrasenfeld, umsäumt von vier Eckfahnen. Sogar eine kleine Tribüne gab es, fast ausschließlich gefüllt mit Fans von Lokomotive Nordstadt. Schaut euch ruhig noch ein bisschen um. Ich nehme die Buletten mit und gehe mit Oskar schon mal auf Sitzplatzsuche. Wir halten euch was frei. Bis gleich. Komm, Oskar. Tschüss, Papi. Bis gleich. Ciao. Da ist unser Torwart. Hey, Max. Hey, Leute. Hi. Hallo, hi. Max. Hallo. Das Das ist ja mega cool, dass ihr gekommen seid. Ehrensache. Wir lassen doch den besten Torwart unserer Klasse und sein Team nicht hängen. Und außerdem können wir uns doch nicht entgehen lassen, wie ihr die Nordstädter 11:0 abfrühstückt. Mindestens. Schön wär's. Wir können froh sein, wenn wir heute überhaupt genügend Spieler zusammenkriegen. Letzten Samstag mussten wir das Spiel absagen, weil nur 4 statt 7 Südstädter am Start waren. Also haben die Gegner alle Punkte gekriegt. Wenn das heute nochmal passiert, können wir die Stadtmeisterschaft nächsten Monat vergessen. Nein. Eine Frau im Schiedsrichterdress trat auf TKKG zu. Na, das wurde ja höchste Eisenbahn, dass ihr Vieh hier auftaucht. Was trödelt ihr so rum? Ab mit euch in die Kabine und umziehen, wenn ihr euch von dem Spiel noch ein bisschen aufwärmen wollt. Entschuldigung, aber wir... Und wo steckt eigentlich euer Trainer? Unmöglich, diese Disziplinlosigkeit. Na los, hopp, hopp. Ich werde das Spiel pünktlich anpfeifen. Und wenn ihr da nicht vollzählig auf dem Platz steht, geht der Sieg automatisch an die gegnerische Mannschaft. Die ist ja ganz schön geladen. Kann man wohl sagen. Die Lage scheint ja wirklich ernst zu sein, Max. Todernst. Aber das war doch nicht immer so. Ich meine, ihr wart doch mal eine super Mannschaft. Was ist denn jetzt plötzlich los bei euch? Es läuft einfach nicht. Keiner hängt sich mehr für den anderen rein. Stattdessen wird nur gemotzt und gelästert. Die Stimmung ist total im Keller. Und die Spieler bleiben reihenweise zu Hause. Aber sowas passiert doch nicht aus heiterem Himmel. Dafür muss es doch einen Grund geben. Allerdings. Und dieser Grund heißt Noah. Das ist euer neuer Spielführer, stimmt's? Soll ein richtiges Ass auf dem Platz sein. Noah ist der beste Spieler, den wir je hatten. Aber auch eine absolute Diva. Hält sich für den Allergrößten und hackt pausenlos auf den anderen rum. Nein. Deswegen sind Zoe und Josie letzte Woche ausgestiegen. Was? Unsinn. Die beiden sind einfach nur schlecht. Und endlich haben sie es begriffen. Oh, ein Noah. Findest du das nicht ziemlich gemein, so über Josie und Zoe zu reden? Genau. Bei uns im Sportunterricht sind die beiden zusammen mit Tim die Besten. Stimmt. Die Besten. Vielleicht im Polo, Voltigieren, Origami oder was ihr sonst alles auf eurem blöden Internat so lernt. Du meinst wahrscheinlich Origami. Dabei handelt es sich allerdings nicht um eine Sportart, sondern um die japanische Kunst des Papierfaltens. Ja, aber das weißt du ja bestimmt selber. Klar weiß er das. Ist doch so ein begabtes Bürschchen. Hey, euer Privatschülergesabbe geht mir voll auf die Nerven. Hey. Ihr könnt mich mal. Hey, Björn, Matteo. Sorry, Leute. Netter Kerl. Total. Schade, dass er nicht bei uns in der Klasse ist. Da kommt Herr Jürgen mit Ida, Jakob und Yunus. Ein Glück. Aus der Fahrstuhltür stürmte der Trainer des SC Südstadt im Schlepptau die fehlenden Spieler. Alle drei bereits in Fußballmontur. Los aufs Feld, Leute. Und toi, toi, toi. Jawohl, Trainer. Ich muss los. Viel Glück. Macht sie fertig. Ihr rockt das. Maxi, Maxi, Maxi, Maxi. Obwohl Lokomotive Nordstadt eindeutig die überlegene Mannschaft auf dem Feld war, schien der Kampfgeist der Südstädter ungebrochen. Einwurf Ida, doch leider zu kurz. Erneuter Ballbesitz für die Nordstädter. Gegen ihr hervorragendes Passspiel war sogar Noah chancenlos, denn der Spielmacher wurde auf Schritt und Tritt von 2 Gegnern bewacht. Schon befand sich der Ball wieder im Strafraum der Südstädter. Flanke, Schuss, doch zum Glück knapp daneben. Aufatmen beim SC Südstadt. Torwart Max, der kaum zum Verschnaufen kam, gab Stürmer Björn ein Handzeichen, der sprintete los. Max zögerte den Abstoß noch hinaus und schoss das Leder dann weit in die Hälfte der Nordstädter. Die Torhüterin rannte dem Ball entgegen und versuchte ihn aus der Luft zu fischen, aber da war Björn auch schon zur Stelle, streifte den Ball mit dem Hinterkopf und... Genau so muss es laufen. Jetzt dranbleiben. 1:0 für den SC Südstadt. Die Spieler von Lokomotive Nordstadt reagierten wie ein Wespenschwarm, den man geärgert hatte. Ihr Spiel wurde härter und aggressiver, aber auch unkonzentrierter. Ein heftiges Foul an Noah. Freistoß für die Südstädter. Yunus wollte schießen, doch Noah schubste ihn zur Seite, wollte es selber machen. Ein paar Schritte Anlauf, Schuss und der Ball flog über die gegnerische Mauer ins Netz der Nordstädter. Halbzeit. Ja. Mann, war das spannend. 2 Tore Vorsprung. Wer hätte das gedacht? Dabei waren die anderen eigentlich besser. Aber die paar Chancen, die wir hatten, haben wir sensationell verwertet. Also die Südstädter. Ein Fan von Noah werde ich nie, aber er hat wirklich was drauf. Dann sollten wir jetzt die Buletten und den Kuchen in die Kabine bringen, damit eure Mannschaft sich stärken kann. Ja, los geht's. Gute Idee, Papi. Da drüben müssen wir hin. Gutes Spiel, Leute. Aber die Nordstädter werden das um keinen Preis der Welt auf sich sitzen lassen. Okay. Und in der zweiten Halbzeit bestimmt noch eine ordentliche Schippe drauflegen. Ja, stimmt. Doch davon lassen wir uns nicht aus der Ruhe bringen. Ja. Wir haben einen ganz manierlichen Vorsprung. Und den gilt es zu halten. Schon klar. Macht die Räume dicht, lasst sie nicht durchkommen und geht kein Risiko ein. Nein. Wenn ihr euch daran haltet, haben wir eine gute Chance, als Sieger vom Platz zu gehen. Und damit werden wir der Teilnahme an der Stadtmeisterschaft einen guten Schritt näher gekommen. Alles klar? Alles klar, Trainer. Alles klar, Trainer. Ich bin mächtig stolz auf euch, Leute. Und das könnt ihr auch sein. Sind wir auch, oder, Leute? Ja, klar doch. Definitiv. Wir haben das super gemacht. Entschuldigung. Können wir kurz reinkommen? Logisch. Ihr super duper mega krassen Fans. Oder, Trainer? Ja, ja, passt schon. Hallo zusammen. Guten Tag, hallo. Tag. Hi. Hi. Hi. Hallo. Unsere Elite-Schüler. Das war echt der Wahnsinn, was ihr da eben auf dem Spielfeld abgezogen habt. Oh ja. Zum Glück habe ich auf meine Tochter gehört, sonst wäre mir das glatt entgangen. Du solltest eben öfter auf mich hören, Papi. Ihr wart wirklich absolute Spitze. Ich bin schon vom Zugucken und Anfeuern fix und fertig. Und deshalb haben wir euch eine kleine Stärkung mitgebracht. Eine Stärkung? Super! Oh. Vielen Dank. Kichererbsenbuletten und Dinkelbutterkuchen. Der war eigentlich für nach dem Spiel gedacht. Greift einfach zu. Oh, das Klößchen euch alles weg, Butter. Kami, das würde ich nie tun. Außerdem lasse ich immer was übrig. Ja, ja, ja. Und jetzt lassen wir euch mal wieder in Ruhe. Toi, toi, toi für die zweite Halbzeit. Ja, viel Glück. Wird schon klappen. Tschüss. Tschüss. Oh, super. Was zu essen haben wir uns echt verdient. Oh, ich hab richtig cool. Wer Süßes mag, kann sich auch gerne bei dem Obstsalat bedienen. Wer immer den mitgebracht hat, danke dafür. Und schön Wasser trinken, Leute. Das ist besonders wichtig. Ja, ist ja gut. Sekunde mal, Leute. Es geht mich natürlich nichts an und ich will auch nicht wieder der Buhmann sein. Aber so eine Kicherbulette ist wahrscheinlich ziemlich schwer verdaulich und liegt einem wie ein Stein im Magen. Ich habe mir schon vor dem Spiel eine ordentliche Portion Obstsalat reingezogen. Die volle Vitamindröhnung. Und ihr habt gesehen, wie ich gespielt habe. Die schweren Sachen sollten wir uns lieber als Belohnung für die Siegesfeier aufheben. Aber das muss natürlich jeder für sich selbst entscheiden. Naja, vielleicht hat er ja recht. Also, ich entscheide mich für den Obstsalat. Den Rest gibt's später. Björn, Max, den Obstsalat solltet ihr echt probieren. Der gibt richtig Power. Na dann mal her damit. Während der Trainer, Max und Stürmer Björn sich den Obstsalat schmecken ließen, blieben die übrigen Spieler erstmal beim Mineralwasser. Und bald hieß es dann auch schon, auf in die zweite Halbzeit. Wahnsinn, wie Noah im Alleingang an allen vorbeizieht. Ja, guckt euch das an. Vielleicht hat er ein paar von unseren Buletten gegessen. Oder vom Butterkuchen genascht. Das riecht verdächtig nach 3:0. Und jetzt rüber mit dem Ding zu Björn. Der steht perfekt. Nach links. Ja, ja? Super Flanke. Oh, nö. Das gibt's doch nicht. Hallo? Wieso hat Björn den nicht angenommen? Der ist doch quasi direkt auf seinem Fuß gelandet. Den hätte ja sogar ich ohne Brille bekommen. Hey Björn, aufwachen! Oh, oh. Das sieht aus, als wäre er seekrank. Jetzt gibt's einen saftigen Konter. Los, Leute, nicht träumen! Haltet sie auf! Ja, Ida, dranbleiben! Gut so, hol dir den Ball! Ja, super! Und jetzt rüber zu Yunus! Kein guter Plan. Er wird von 2 Mann bedrängt. Was macht er jetzt? Das war nicht schlecht. Erstmal zurück zum Torwart und dann neuer Spielaufbau. Nein, aber wo guckt er denn hin? Max! Aufpassen, Max! Ich kann gar nicht hinsehen! Doch der Torwart der Südstädter schien komplett die Orientierung verloren zu haben. Wie in Zeitlupe kullerte der Ball ins Netz. Ich fass es nicht! Das ist jetzt nicht wirklich passiert, oder? Was ist denn plötzlich mit Max los? Keine Ahnung. Er hat einen kleinen Aussetzer. Das kann schon mal passieren. Aber doch nicht ausgerechnet heute. Oh nein, was macht Björn denn jetzt? Wieso schießt er den Ball absichtlich ins Aus? Keine Ahnung. Der SC Südstadt war wie ausgewechselt. Einwurf für die Nordstädter. Ein Spieler stand perfekt, verlängerte zum nächsten. Der nahm den Ball Volley und es stand 2:2. Oh Oh nein! Mann, das ist doch ein Albtraum. Keine Panik, Leute. Noch ist nichts verloren. Noah spielte den Ball von der Mittellinie zu Yunus, der wieder zurück zu Noah, der dann aber über seine eigenen Füße stolperte. Ein schneller Konter der Nordstädter. Schuss. Und Lokomotive Nordstadt ging mit 3-2 in Führung. Ich sag's doch, ein Albtraum. Ja. Warum unternimmt der Trainer denn nicht? Was soll er schon groß unternehmen? Die Ersatzbank ist leer und sich selbst kann er ja wohl kaum einwechseln. Wie der aussieht, wäre der auch sicher keine große Hilfe. Guckt mal, wie käsig der im Gesicht ist. Das ist euer Torwart aber auch. Was macht er denn jetzt? Max rannte aus dem Tor. Eine Hand vor den Mund gepresst, verschwand er hinter einer Werbebande. Und dann eilten auch Noah und Björn vom Feld, dicht gefolgt von ihrem Trainer. Alle drei verschwanden wankend in der Umkleidekabine. Die Schiedsrichterin musste das Spiel unterbrechen. Ich gehe mal nachsehen, was da los ist. Bin gleich wieder da. Denen ist ganz eindeutig schlecht geworden. Allen Vieren auf einmal? Ja, das ist schon seltsam. Mal sehen, was Tim gleich sagt. Und? Alle vier sind auf dem Klo und übergeben sich. Die können auf keinen Fall weitermachen. Ach nö. So ein Mist. Ja. Ein Unglück kommt selten allein. Vielleicht war das Essen schlecht. Oder ihre Wasserflaschen wurden heimlich kontaminiert. Was? Wollte ich auch gerade fragen. Verunreinigt. Möglicherweise haben die Nordstädter unseren Spielern was ins Wasser gemischt. Das wäre allerdings ein Ding. Gegessen haben alle vier wohl von einer Schüssel Obstsalat. Sagte der Trainer mir noch bevor... Wisst schon. Hallöschen. Warum ist doch so? Sonst haben sie nichts gegessen? Nee, nur den Obstsalat. Und Wasser getrunken haben alle Spieler. Aber den anderen geht's wohl gut. Unsere Buletten und den Kuchen sollte es erst nach dem Spiel geben. Ein Glück. Dann muss jemand was in den Obstsalat geschüttet haben. Und das ist allen Vieren auf den Magen geschlagen. Also für mich hört sich das verdächtig nach einem neuen Fall für TKKG an. Meine Tochter, immer im Dienst. Bist du doch auch. Ich dachte eigentlich, dass ich heute frei habe. Erstmal muss aber ein anderer Fall gelöst werden. Noch einer? Naja, von den 7 Spielern unserer Mannschaft sind 3 außer Gefecht. Ja. Max, Noah und Björn. Mit 4 Spielern kann das Spiel nicht fortgesetzt werden und es steht 3-2 für die Gegner. Ich fürchte, das war's für den SC Südstadt. Es sei denn, 3 Leute springen für die ausgefallenen Spieler ein. Aha. Und wer soll das sein? Vielleicht Tim, Klößchen und du? Ich dachte eher an Tim, Klößchen und dich. Okay. Also ich würd's machen. Ich ja auch. Das kommt nur etwas überraschend. Ich kann mich allerhöchstens ins Tor stellen. Aber Garantie gebe ich keine. Und warum spielst du nicht, Karl? Naja, als Taktiker bin ich ganz gut, glaube ich. Aber beim Fußballspielen selbst bin ich fast noch eine größere Niete als Klößchen. Und das will was heißen. Aber wir haben gar keine Spielerpässe. Bei E-Jugendspielen dürfen im Notfall auch Spieler ohne Spielerpässe eingewechselt werden. Habe ich eben recherchiert. In Ausnahmefällen darf sogar ein Ersatztrainer benannt werden. Oh. Warum guckst du mich dabei so an? Du meinst doch nicht etwa, ich soll da... Doch, genau das meine ich. Warum eigentlich nicht, Papi? Ich finde die Idee super. Na, ich weiß nicht. Sie wären genau der richtige Mann dafür. Und Sie mögen Fußball. Im Gegensatz zu einigen anderen Leuten. Und ich mach auch mit. Du hast doch früher auch schon mal die Polizeimannschaft trainiert. Ja, aushilfsweise. Das wäre hier auch der Fall. Ja. Ach, na gut, ihr Quälgeister. Ich mach's. Aber nur, wenn die Schiedsrichterin und der Nordstadt-Trainer zustimmen. Ah, danke, Papi. Vielen Dank, Sie sind klasse. Total. Tim, du übernimmst Noahs Position im Mittelfeld. Okay. Gabi, du gehst für Björn in den Sturm. Gut. Klößchen geht ins Tor. Wie gesagt, gerne, aber keine Garantie. Wird schon klappen. Und jetzt ab in die Kabine. Schnappt euch irgendwelche halbwegs passenden Trikots und Fußballschuhe. Du, Klößchen, ziehst die Torwartmontur von Max an. Alles klar, Trainer. Wird gemacht. Bis gleich. Hey, und was mache ich? Du bist gleich mein Co-Trainer. Oh. Aber vorher rufst du bitte noch einen Krankenwagen, der die angeschlagenen Südstädter zur Sicherheit in die Klinik bringen soll. Ja. Ich rede inzwischen mit der Schiedsrichterin und dem Nordstadt-Coach. Teambesprechung dann in 3 Minuten. Okidoki. Kommissar Glockner konnte sehr überzeugend sein. Und so standen wenig später Gabi, Tim und Klößchen für den SC Südstadt auf dem Platz. Er selbst saß mit Karl auf der Trainerbank. Die ausgefallenen Spieler und ihr Coach waren auf dem Weg ins nächste Krankenhaus. Toi, toi, toi, ihr Südstädter! Und immer schön die Nummer 10 beschatten! Ihr schafft das! Ja! Auch wenn die Trikots nicht gerade wie angegossen passten und die Fußballschuhe entweder drückten oder wie bei Klößchen viel zu groß waren, kämpften die drei wie die Löwen, um den SC Südstadt im Spiel zu halten. Doch die Nordstädter machten es ihnen nicht leicht. Erst kickten sie den Ball in den eigenen Reihen hin und her, als ob sie das 3:2 einfach über die Runden bringen wollten. Aber dann gab es einen Pass nach vorne auf den ungedeckten Stürmer, der plötzlich auf Klößchen zudribbelte. Und was machte der? Er trat die Flucht nach vorne an, verließ sein Tor und hopste vor dem Gegenspieler auf und ab. Der war so verdutzt, dass der Ball von seinem Fuß ins Aus rollte. Super, Klößchen! Du hast das 4:2 verhindert! Große Klasse! Und jetzt einen weiten Abschuss! Gabi, Tim, lauft euch frei! Ihr anderen auch! Alle nach vorne in den gegnerischen Strafraum! Noch eine Minute zu spielen! Klößchen nahm Anlauf und trat zu, allerdings genau neben den Ball, sodass nur sein rechter, viel zu großer Fußballschuh im gegnerischen Feld landete. Also unterhaltsam ist es auf jeden Fall. Macht nichts, Klößchen! Einfach nochmal probieren! Die Richtung war richtig! Und die anderen, aufpassen! Das ist vielleicht die letzte Aktion! Klößchen steckte sich schnell ein Taschentuch in den Schuh. Jetzt passte er. Er nahm wieder Anlauf und diesmal traf er den Ball mit viel Glück genau in der Mitte. Das Leder segelte in die gegnerische Hälfte, direkt vor Gabis Füße. Die gab mit einem millimetergenauen Steilpass an Tim weiter und ehe sich die Torhüterin von Lokomotive Nordstadt versah, nagelte der die Kugel und das Lattenkreuz. Und Schluss! Mann, das ist aufregend. 3:3 und immerhin ein Punkt für den SC Südstadt. Dann können Sie vielleicht doch noch bei der Stadtmeisterschaft mitmachen. Mit viel Glück, ja. Los in die Kabine. Ja. Das muss gefeiert werden. Komm, Oskar. Klößchen, dein Abstoß war echt erste Sahne. Ja. Na ja, der erste nicht so. Ist doch egal, du bist der geborene Showman. Und dann deine Flanke, Gabi. Respekt. Ja. Danke, dein Körper war auch echt cool. Super Leistung, Leute. Ich hätte am liebsten mitgemacht. Los, lasst euch mal drücken. Herzlichen Glückwunsch, Leute. Das habt ihr wirklich großartig gemacht. Und ihr auch. Dankeschön. Danke. Danke, Coach. Wir hatten aber auch einen super Trainer. Oh ja, danke, Papi. Danke. Ich hatte ja keine Ahnung, was für eine Sportskanone du bist, Klößchen. Ich auch nicht. Ein Mann mit Glatze und teurem Nadelstreifenanzug betrat die Kabine. Herr Eggenhardt, der neue Vereinspräsident des SC Südstadt. Großes Kompliment, ihr kleinen Racker. Das war gut. Ja, anders kann man das nicht sagen. Der alte Eggy ist stolz auf euch. Und deshalb gibt's zur Belohnung für jeden eine Lakritzstange. Frisch aus meiner Fabrik. Ich liebe Lakritz. Oh, danke. Das ist ein Konkurrent von meinem Papa. Stellt Gummibärchen und so ein Zeug her. So richtig glaubt man ihm nicht, dass er sich freut. Überhaupt nicht. Das nennt man Haifischgrinsen. Ah, und auch an euch ein dickes Lob. Also ihr habt uns wirklich aus der Patsche geholfen. Kommt, greift mal tief in die Tüte. Das habt ihr euch verdient. Okay. Und auch dem Ersatztrainer gilt mein Dank. Was hätten wir nur ohne Sie und Ihre Kids gemacht, Herr... Glockner, war doch nicht der Rede wert. Ja, also dann, ich muss dann auch mal weiter. Geschäfte müssen ja auch gemacht werden, ne? Nochmal Kompliment, Leute. Wirklich zu schade, dass die Mannschaft von Union Lerchenbach heute haushoch gewonnen hat. Dadurch steht ihr leider immer noch am Tabellenende. Tja... Wir müssen sie in der nächsten Partie am kommenden Mittwoch also unbedingt besiegen, sonst wird das nichts mit der Stadtmeisterschaft, hm? Ja, hoffentlich sind Noah, Max und Björn bis nächste Woche wieder fit. Und der Trainer auch. Das hoffe ich auch, ja, ja. Wenn sich aber herausstellen sollte, dass die aufgetretenen Symptome Folge einer Lebensmittelvergiftung waren, dann wohl kaum. Na, du bist mir ja ein besonders Schlauer, was? Aber... Eine Lebensmittelvergiftung holt man sich doch nicht einfach mal eben so. Also, ich will mich natürlich nicht aufdrängen, aber wenn Sie uns nächsten Mittwoch nochmal brauchen, dann stehen wir gerne zur Verfügung. Oder was meint ihr? Na klar. Ehrensache. Ich überfeuere ein paar Abstöße. Am besten ohne wegfliegende Schuhe. Das wäre ja... Also, ganz formidabel wäre das, ja. Na, dann wäre das wohl abgemacht. Einverstanden, Herr Eggenhardt? Also ich bin einverstanden, natürlich. Aber jetzt, entschuldigt, ich muss wirklich los, die Geschäfte, ihr wisst schon. Ja, Wiedersehen. Wiedersehen. Wiedersehen. Tschüss. Ciao. Auf Wiedersehen. Tschüss. Was war das denn für einer? Ja, richtiges Ekelpaket. Ich wette, mit seinen tollen Profispielern redet er nicht so, als ob sie kleine Kinder wären. Nee, bestimmt nicht. Warum regt ihr euch denn so auf? Wenn ich das richtig sehe, dann seid ihr doch Kinder. Aber doch keine Babys. Und auch keine Volltrottel. Genau. Und kleine Racker sind wir erst recht nicht. Nope. Na schön. Könnten die Dame und die Herren eventuell morgen ein Stündchen ihrer Zeit für eine kleine Sondertrainingseinheit erübrigen? Warten Sie, da muss ich zunächst mal in meinen Terminkalender schauen. Ja, das passt, Papi. Morgen ist Samstag, da haben wir keine Schule und können den ganzen Tag trainieren. Gut, dann treffen wir uns morgen früh um 10.30 Uhr am Vereinshaus. Und sagt draußen auch den anderen Bescheid, ihr kleinen Racker. Es war kurz vor 22:30, als TKKG ihre Fahrräder vor dem Sportplatz des SC Südstadt anschlossen. Oskar hatte einen schwarz-weißen Gummiball in der Schnauze. Oskar scheint das Fußballfieber ja auch erwischt zu haben. Offensichtlich. Oh ja, fast so schlimm wie mein Papi. Wieso? Er hat sich gestern kurz vor Ladenschluss noch einen niegelnagelneuen Trainingsanzug gekauft. Was? Hellblau mit lila Streifen. Oh, sieht zum Kaputtlachen aus. Aber das dürft ihr ihm auf keinen Fall sagen. Versprochen? Hoch und heilig. Klar. Hellblau mit lila Streifen klingt doch super. Wo ist unser Trainer denn überhaupt? Ja. Musst du noch was erledigen. Ich sollte schon mal vorfahren. Sag mal, habt ihr eigentlich irgendwas von Max, Björn und Noah gehört? Sind die wieder raus aus dem Krankenhaus? Ich habe gestern Abend noch kurz mit Max gechattet. Er war schon wieder zurück im Internat, meinte aber, dass er noch ziemlich angeschlagen ist. Haben die im Krankenhaus ihm denn sagen können, wodurch die heftige Übelkeit ausgelöst wurde? Nee, noch nicht. Aber die haben wohl allen sicherheitshalber den Magen ausgepumpt und... Oh. Ja, das, was noch drin war, wird jetzt im Labor untersucht. Lecker. Oh, da kommt unser Coach. Oh, gerade noch pünktlich. Sein Glück. Und kein Wort zum Trainingsanzug. Ehrensache. Logisch. Also, ich gebe mir Mühe. Guten Morgen, die Mannschaft. Morgen, Trainer. Guten Morgen. Morgen, Coach. Hallo, Papi. Alles in Ordnung? Jawohl. Ja, ja. Gut, dann geht's jetzt ans Eingemachte. Ab mit euch auf den Platz. Aber ein bisschen Dalli, wenn ich bitten darf. Was gibt's denn da zu lachen, Torwart? Ich musste gerade nur an was Lustiges denken. Katzenbabys. Schicker Trainingsanzug, Herr Glockner. Ja, ausgesprochen ansprechende Farbkombination. Danke. War auch nicht ganz billig. Wo ist denn der Rest der Mannschaft? Die kommen bestimmt gleich. Tja, dann sollten wir einfach schon mal loslegen. Auf mein Kommando! Im Laufschritt rüber zum Platz! Auf dem Platz war ein älterer Herr gerade dabei, das gesamte Fußballfeld mit rot-weißem Absperrband einzuzäunen. Was ist denn da los? Keine Ahnung. Hä? Entschuldigen Sie bitte. Ja? Was ist denn? Guten Morgen. Glockner, mein Name. Moin. Schulze. Ich bin hier der Platzwart. Morgen. Guten Morgen. Morgen. Hallo. Moin. Und ich sozusagen der neue Trainer der E-Jugend. Darf man fragen, was Sie da machen? Na, ich sperre den Platz ab. Wegen Schneeschimmel. Ist mir in 30 Jahren noch nicht untergekommen, sowas. Angeblich wurde der Rasen unsachgemäß bewässert. Was? Aber der Rasen sieht doch völlig in Ordnung aus. Ja, total. Auf jeden Fall. Wem sagen Sie das? Ich halte das Ganze auch immer noch für einen schlechten Scherz. Aber es gibt ein Gutachten. Komplette Rasenerneuerung unvermeidlich. Steht da drin. Ja, aber wie lange soll das denn dauern, bis der ganze Rasen ausgetauscht ist? Ja, bis alles vom Vorstand bewilligt ist und die von der Gartenbaufirma Zeit finden. Ein paar Monate, schätze ich. So lange? Nee, ne? Scheibenkleister. Aber das Spiel gegen Lerchenbach ist doch schon am Mittwoch. Also, wenn's nach mir ginge, dürftet ihr hier so viel spielen, wie ihr wollt. Dieser angebliche Schneeschimmel macht sich ja auch noch gar nicht bemerkbar. Aber ich habe meine Anweisungen und die muss ich leider befolgen. Oh, so ein Pech aber auch. Aber echt. Zu blöd. Menno. Wäre denn überhaupt Geld für eine komplette Platzerneuerung da? Das müsstet ihr den Schatzmeister fragen. Genaue Zahlen kenne ich nicht. Aber man merkt gerade überall im Verein, dass gespart wird. Ohne das Geld vom neuen Präsidenten Eckenhardt wäre hier sowieso längst Schluss. Aber Moment mal, wenn die Profis vom SC Südstadt morgen tatsächlich aufsteigen, und der sieht ja ganz danach aus, dann müsste der Verein doch eigentlich super dastehen. Ja. Stimmt. Ich habe gelesen, dass man bereits mit einem großen Trikotsponsor verhandelt. Nach dem soll dann auch das neue Stadion der Profis benannt werden. Ich weiß es doch auch nicht, Junge. Im Moment befolge ich nur Anweisungen. Wie hat man denn überhaupt festgestellt, dass der Rasen im Eimer ist? Das wird mich auch interessieren. Irgendwer hat wohl eine Rasenprobe in irgendein Labor geschickt. Warum dürft ihr mich nicht fragen? Also für mich hört sich das alles ziemlich merkwürdig an. Allerdings. Und wo sollen wir denn jetzt für das Spiel gegen Lerchenbach trainieren? Gute Frage. Lasst mich mal machen. Herr Schulze, verraten Sie mir doch bitte die Telefonnummer von Herrn Eckenhardt. Ich werde mal ein Wörtchen mit ihm reden. 324-608. 324-608. Danke. Aber ich sage Ihnen gleich, den Anruf können Sie sich sparen, wenn Sie mich fragen. Naja, also, ich muss da mal weitermachen. Tja, da kann man wohl nichts machen. Wiederhören. Und? Was sagt der Lakritze-Fritze? Ach, es tut mir leid, Leute, aber wir müssen das Training für heute abblasen. Herr Eckenhardt hat die anderen Spieler alle bereits angerufen. Deshalb ist keiner von ihnen gekommen. Aber Papi, wir müssen trainieren. Sonst brauchen wir am Mittwoch gar nicht erst gegen die Lerchenbacher antreten. Ja. Ich kann uns aber leider keinen Trainingsplatz schnitzen, mein Schatz. Herr Eckenhardt hat sich überall umgehört. Alle Plätze sind entweder belegt, zu weit weg oder zu teuer. Das darf doch nicht wahr sein. Das klingt ja fast so, als wollte Eckenhardt gar nicht, dass wir trainieren. Ach Tim, das ist doch Unsinn. Warum sollte er das denn wollen? Hey, und wie wär's mit dem Bürgerpark? Da kann man doch wunderbar kicken und das kostet auch nichts. Ja. Das habe ich dem Präsidenten auch vorgeschlagen. Aber er fürchtet, es könnte Probleme mit der Versicherung geben. Wenn einem von euch da etwas zustößt... Was soll uns denn da zustoßen? Dass wir auf einer Butterblume ausrutschen oder was? Wahrscheinlich. Morgen ist auch noch ein Tag, Leute. Ich verspreche euch, dass wir einen Trainingsplatz auftreiben werden. Na nun kommt schon. Ein Training mehr oder weniger macht den Kohl doch nicht fett. Ihr werdet das schon packen. Alles klar? Alles klar. Alles klar. Also, macht's gut. Gabi, wir sehen uns spätestens beim Abendessen. Mami ist den ganzen Tag unterwegs. Okay, Papi. Bis später. Tschüss dann. Ciao. Tschüss. Es muss doch wohl irgendwo einen Ort geben, wo wir trainieren können. Wieso bist du eigentlich plötzlich so scharf auf Fußball, Karl? Das habe ich mich auch schon gefragt. Bin ich gar nicht. Aber ihr und die Mannschaft braucht Hilfe, also helfe ich. Zumindest kann ich es versuchen. Also, falls ihr am Mittwoch einen Ersatzspieler braucht... Ich weiß, wo wir trainieren können. Ach ja? Und wo? Na, im Internatswald natürlich. Da gibt es doch immer noch den alten Bolzplatz. Stimmt. Vergiss es, Tim. Da war ich erst kürzlich mit der Bio-AG zur Vogelzählung. Der Platz ist völlig zugewuchert mit Moos. Na und? Dann fällt man wenigstens weich. Und für ein wenig Taktiktraining und ein paar Standards üben wird es schon reichen. Stimmt auch wieder. Super. Karl, wir haben doch seit gestern die SC Südstadt Fußball-Chatgruppe. Mhm. Schreibst du eine kurze Nachricht rein, dass wir jetzt zum Bolzplatz fahren? Klar. Vielleicht kommt ja noch jemand von den anderen dazu. Wird sofort erledigt. Na dann, worauf warten wir noch? Auf in die Mooswüste! Ja. Ja. Los. Im Eiltempo ging's mit den Fahrrädern in den Wald hinter dem Internat. Karl schickte eine Nachricht in die E-Jugend-Chat-Gruppe, aber ob jemand von den anderen Spielern auftauchen würde, war fraglich. Alle schienen langsam, aber sicher die Lust am Kicken beim SC Südstadt zu verlieren. Oh, Fahrradfahren auf sandigen Waldwegen ist wirklich kein Zuckerschlecken. Aber man kriegt davon schön stramme Fußballerwaden. Schokoladeneisschlecken wäre ihm wahrscheinlich lieber. Auf jeden. Eine sehr gute Idee. Nur leider ist gerade keins in Sicht. Und meinen Schoki-Notvorrat habe ich eben aufgefuttert. Wir sind ja gleich da. Da scheint uns ein Auto entgegenzukommen. Dann lasst uns lieber anhalten und absteigen. Der Waldweg ist zu schmal. Ja, sicher ist sicher. Schnell zur Seite, Leute. Ich glaube, der ist irre schnell. Ein Geländewagen mit zwei Männern darin brauste an TKKG vorbei über den Waldweg. Beide trugen Baseballkappen und dunkle Sonnenbrillen und hatten ziemlich muskulöse Oberarme. Hey, das hier ist keine Autobahn, ihr Vollpfosten! Wo ist er rückt geworden? Mann, das war ganz schön knapp. Das hätte auch ins Auge gehen können. Ich dachte erst, das wären Waldarbeiter. Aber das Nummernschild war zugeklebt. Das ist doch mega verdächtig. Was haben die mit ihrem blöden Jeep und einem abgeklebten Nummernschild in unserem Internatswald zu suchen? Hm. Ich habe keine Ahnung. Fußball spielen wollten die nicht. Nee. So viel ist mal sicher. Aber wir wollen das. Kommt, Leute. Ja. Als die Freunde wenig später auf dem Bolzplatz eintrafen, trauten sie ihren Augen nicht. Die kleine Lichtung im Wald sah aus, als wäre dort eine Herde Elefanten hindurchgetrampelt. Der Boden war, bis auf einen kleinen, moosbewachsenen Bereich, völlig aufgewühlt. Oh Mann, das gibt's doch nicht. Was ist denn hier passiert? Vor ein paar Tagen hat das jedenfalls noch nicht so ausgesehen. Vielleicht waren das Wühlmäuse oder Wildschweine. Die sollen unglaublich stark sein und vor allem unglaublich schnell. Wenn die noch in der Nähe sind, sollten wir vielleicht lieber... Ich tippe eher auf die beiden Typen im Jeep. Ich auch. Das würde auch erklären, warum die es so verdammt eilig hatten. Aber warum sollten die sowas tun? Ich meine, was haben die denn davon? Ist doch klar wie Klößchenbrühe. Die haben im Auftrag der Lerchenbacher gehandelt. Die haben Muffe, dass wir sie am Mittwoch platt machen und wollen mit allen Mitteln verhindern, dass wir ordentlich trainieren. Theoretisch möglich, aber eher unwahrscheinlich. Hä? Es geht ja hier nicht um Profifußball und riesige Geldsummen. Warum sollte jemand einen solchen Aufwand betreiben? Stimmt. Und nur weil wir nicht ordentlich trainieren können, muss das ja noch lange nicht bedeuten, dass wir das Spiel verlieren werden. Aber woher konnten die beiden Typen überhaupt wissen, dass wir hier trainieren wollten? Ja. Das haben wir doch erst vor einer knappen halben Stunde beschlossen. Und ich hab's dann gleich in der Chatgruppe gepostet. Ach, und dann hat ausgerechnet einer aus unserer eigenen Mannschaft zwei Muskelmänner mit Jeep aus dem Hut gezaubert und sie losgeschickt, um unseren Bolzplatz zu verwüsten? Das ergibt doch keinen Sinn. Nee, irgendwie nicht. Naja... Zoe und Josie sind auch in der Chatgruppe. Und die sollen ja ziemlich stinkig auf Noah und den Rest des Teams sein. Ach, Quatsch, Klößchen. So was Gemeines traue ich den beiden nicht zu. Ich auch nicht. Kommt, lasst uns einfach das Beste draus machen und trotzdem ein bisschen kicken. Ja, die Torpfosten stehen ja noch. Tim hat recht. Na, dann mal los. Los, Klößchen. Ab mit dir in den Kasten. Na gut, aber nicht so hart schießen. Nur so hart wie nötig. Gabi, geh du nach links. Ja. Karl nach rechts. Ja. Dann üben wir erstmal das Passspiel und zimmern Klößchen dabei ein paar drauf. Alles klar. Schieß rüber, das Ding. Tim spielte den Ball zu Gabi. Die passte rüber zu Karl, der das Leder mit viel Glück auf den richtigen Fuß bekam und direkt aufs Tor schoss. Doch Klößchen sprang rechtzeitig ab und faustete die Kugel in die Büsche. Super gemacht, Karl. Und du auch, Klößchen. Ja, cool. Aber das nächste Mal holst du den Ball. Au! Oh, so ein Mist. Oh, was war das denn? Oh. Oh nein, Tim. Hast du dich verletzt? Was ist denn passiert? Alles in Ordnung? Ich bin irgendwo reingetreten. Oh Mann, das tut verdammt weh. Zieh mal den Schuh und den Strumpf aus. Okay. Oh, au Backe. Das blutet ja. Tim, wir müssen dich sofort ins Krankenhaus bringen. Aber wie denn bloß? Oh nein, was machen wir denn jetzt? Oh, komm wieder runter, Klößchen. Ich werde schon überleben. So schlimm sieht die Wunde gar nicht aus. Naja. Und zum Glück habe ich immer ein Notfallpflaster im Rucksack. Klößchen, holst du ihn mal her und bring auch die Wasserflasche mit. Dann kann ich die Stelle ein bisschen sauber machen und danach kommt da ein schönes großes Pflaster drauf. Schon unterwegs. Hier haben wir übrigens den Übeltäter. Ein Nagel. Mhm. Mitten im Wald? Das ist ja komisch. Und noch dazu ein brandneuer. Guck mal, da ist kein bisschen Rost dran. Der kann hier noch nicht lange gelegen haben. Ich habe auch einen Nagel gefunden, Leute. Hier, Gabi, Rucksack und Wasser. Danke. So, Achtung, Tim. Das brennt. Hier drüben liegt eine ganze Handvoll Nägel. Sehen alle so aus, als ob sie frisch aus dem Baumarkt sind. Das geht wohl kaum auf das Konto von Wildschwein. Ich tippe eher auf die Muskelmänner im Jeep. Ich auch. So, und jetzt das Pflaster. Achtung. Fertig. Danke, Gabi. Gern geschehen. Dann würde ich mal vorschlagen, dass wir ins Internat fahren und deinen Fuß auf der Krankenstation ansehen lassen. Ja, ist wahrscheinlich das Beste. Glaube ich auch. Sind ja nur ein paar Minuten mit dem Rad. Schaffst du das, Tim? Kannst du fahren? Ich denke schon. Tapfer. Gut. Und dann überlegen wir, wer mit allen Mitteln verhindern will, dass wir die Lerchenbacher beim nächsten Spiel schlagen. Und vor allem, warum? Auf der Krankenstation des Internats war Tims Fuß mit Jod desinfiziert und mit einer dicken Mullbinde umwickelt worden. Danach gab's eine Bandenbesprechung im Adlernest. Damit wirst du am Mittwoch nicht zum Spiel antreten können, Tim. Auf gar keinen Fall. Nee, wohl eher nicht. Tja, dann muss ich wohl in den sauren Apfel beißen und für dich einspringen. Oh, sieht ganz so aus. Ein Stück Schoki als Nervennahrung? Nee, lass mal. Wenn du gegen Lerchenbach noch so ein paar super Volley-Schüsse wie vorhin abziehst, Karl, dann gewinnen wir das Ding. Ach, das war pures Glück. Ach, das ist beim Fußball oft so. Ohne Glück läuft gar nichts. Die Frage ist allerdings, ob wir überhaupt genug Spieler zusammenkriegen. Zum Bolzplatz ist ja keiner gekommen, obwohl es in der Chatgruppe stand. Wir könnten Max doch gleich mal besuchen und hören, wie es ihm inzwischen geht. Und vielleicht ist er ja wieder am Start. Seine Bude ist nur ein paar Türen weiter. Da kann ich hinhumpeln. Seit gestern Abend wird bei ihm nicht viel passiert sein. So eine Magengeschichte kann ganz schön lange dauern. Aber vielleicht haben wir ja Glück. Und er hat sich blitzschnell wieder erholt. Und Björn und Noah auch. Ich kann Noah zwar nicht besonders gut leiden, aber ohne ihn sieht der SC Südstadt ganz schön alt aus. Dann müssen wir den dreien die Daumen drücken und bei den anderen nochmal ordentlich die Werbetrommel rühren. Vielleicht gelingt es uns ja, ein paar Spieler wieder zum Mitmachen zu bewegen. Oder Spielerin. Genau. Genau, das machen wir. Aber jetzt sollten wir nochmal drüber nachdenken, wer der Mannschaft mit all diesen fiesen Aktionen schaden will. Angefangen hat alles mit dem verdorbenen Obstsalat. Ja. Dann kam der Schneeschimmel auf dem Vereinsplatz dazu. Auch sehr seltsam. Und dann die Nägel auf dem Bolzplatz. Ja. Zu blöd, dass ich da reingetreten bin. Mit dem Schimmel und den Nägeln will man uns eindeutig vom Trainieren abhalten. Ja. Das können doch nur die Lerchenbacher gewesen sein. Damit wir nicht gegen sie gewinnen. Apropos trainieren. Haben wir für morgen nun eigentlich einen Fußballplatz? Ich habe Papi eben angerufen, als ich Oskar unten angeleint habe. Er sagt, die Chancen stehen 50-50. Hat wohl noch mal mit Engenhardt gesprochen. Der scheint sich allerdings nicht gerade zu überschlagen, um einen Platz für uns zu finden. Na super. Merkwürdig. Es müsste doch auch in seinem Interesse sein, dass die Südstädter die Lerchenbacher schlagen und an der Stadtmeisterschaft teilnehmen. Mhm. Sonst zerfällt die Mannschaft demnächst. Irgendwas ist oberfaul an der ganzen Sache. Vielleicht haben wir ja auch einen Maulwurf im Team. Hä, wieso denn jetzt ein Maulwurf? Soll der den Bolzplatz umgegraben haben? Ein Maulwurf ist jemand, der so tut, als wäre er dein Freund. Aber in Wirklichkeit arbeitet er heimlich für deine Feinde. Oh. Er spioniert in den eigenen Reihen und verrät geheime Informationen an den Gegner. Also sowas wie ein Verräter? Kann man so sagen. Krass. Und was hat der Maulwurf davon? Meistens geht's dabei um Geld oder irgendeine andere tolle Belohnung. Ja. Und dafür verrät man seine eigenen Leute? Wie mies ist das denn? Mega mies. Und deshalb müssen wir diesen Maulwurf, wenn es denn einen gibt, so schnell wie möglich enttarnen. Und ihm ein für alle Mal das Handwerk legen. Dann lasst uns jetzt rüber zu Max gehen. Vielleicht kann der uns ja helfen. Hey Max. Hi. Hallo. Na? Hey Leute. Cool, dass ihr mich besuchen kommt. Na, hör mal, ist doch Ehrensache. Wie geht's dir? Und was macht der Magen? Ging mir schon besser. Dass ich am Mittwoch gegen die Lerchenbacher im Tor stehe, habe ich mir längst abgeschminkt. Oh Mann. Ich werde mir den Allerwertesten aufreißen, um dich würdig zu vertreten, Max. Großes Klößchen-Ehrenwort. Du wirst das bestimmt großartig machen. Da bin ich mir sicher. Klar wirst du das. Logisch. Auf jeden. Danke, Leute. Aber ich bin echt froh, wenn du dann bald wieder im Kasten stehst, Max. Ich bin nun mal kein echter Torwart. Das ist mir alles viel zu anstrengend. Und ich habe eine Stinkwut auf denjenigen, der dich und die anderen auf so hinterlistige Weise ausgenockt hat. Frag mich mal. Weiß man eigentlich inzwischen, was euch so aus den Latschen gehauen hat, Max? Die vom Krankenhaus haben meinen Eltern gesagt, dass es Emetin gewesen ist. Was für ein Team? Emetin ist ein sogenanntes Alkaloid. Man verwendet es zum Beispiel, wenn Kleinkinder etwas Giftiges verschluckt haben. Der Stoff reizt die Magenschleimhaut und löst so künstlich Erbrechen aus. Okay. Irgendjemand muss das Zeug gestern in den Obstsalat gekippt haben. Die Frage ist nur, wer? Also ich war's nicht. Das glauben wir dir, Max. Also ist er nicht der Maulwurf. Was bin ich nicht? Schon gut. Die beiden Muskeltypen, die wahrscheinlich die Nägel verstreut und den Bolzplatz verwüstet haben, können es auch kaum gewesen sein. Die wären uns doch bei dem Spiel auf dem Einkaufszentrum gestern mit Sicherheit aufgefallen. Muskeltypen? Hat der eine schwarze Haare und der andere ist ein Glatzkopf? Basecaps und Sonnenbrillen und Mega-Oberarme? Ja, genau. Das mit der Glatze wissen wir nicht. Aber der Rest stimmt. Du kennst die beiden Kerle? Zum Glück nicht. Aber ich habe sie neulich beim Training zusammen mit Eggy auf dem Vereinsgelände gesehen. Mit Herrn Eggenhardt. Dann ist Eggenhardt unser Maulwurf. Wohl er der Drahtzieher. Echte Beweise haben wir dafür aber noch keine. Aber wie ist er in unsere Chatgruppe gekommen und konnte wissen, dass wir auf den Bolzplatz fahren? Ich weiß zwar nicht, was ihr mit Maulwurf und Drahtzieher meint, aber für die Nummer mit der Chatgruppe hätte ich vielleicht eine Erklärung. Und? Raus damit! Ja! Eggy hat den Muskeltypen Noah vorgestellt. Als das große, hochbegabte Talent des Vereins. Und als seinen Neffen. Nee, ne? Echt jetzt? Das ist ja ein Ding. Wow. Zoe und Josie haben das auch mitbekommen und fast das Kotzen gekriegt. Und deshalb sind sie auch aus der Mannschaft ausgestiegen. Sie glauben, dass Eggy Noah bevorzugt behandelt, weil sie eben verwandt sind. Was? Alles dreht sich nur um den Superneffen und die übrigen Spieler sind total egal. Verstehe. Dann könnte Noah die Nachricht aus der Chatgruppe weitergeleitet haben. An seinen Onkel. Und der dann an die Muskelmänner. Die dann mit ihrem Jeep in den Wald gefahren sind, den Bolzplatz verwüstet und die Nägel verstreut haben. Aber warum das alles, wissen wir immer noch nicht. Nee. Aber das kriegen wir raus. Na klar. Es gibt aber auch eine gute Nachricht. Zoe und Josie sind am Mittwoch gegen Lerchenbach wieder dabei. Echt? Cool. Wieso das denn auf einmal? Erzähl. Naja, ich habe sie vorhin angerufen und lange mit ihnen gequatscht. Hab sie sozusagen bei ihrer Ehre gepackt und gesagt, dass die Mannschaft weg vom Fenster ist, wenn sie nicht dabei sind. Und dass Noah nicht mitspielt. Damit hatte ich sie dann. Ist doch super. Total. Großartig. Dann stehen unsere Chancen ja gar nicht so schlecht. Obwohl du ja anscheinend auch raus bist, Tim. So wie du humpelst. Was ist denn passiert? Ich bin auf dem Bolzplatz in einen der Nägel getreten, die da lagen. Autsch. Tja, man muss halt immer die Augen offen halten und aufpassen, wo man hintritt. Aber Gabi, Karl und Klößchen sind ja dabei. Ja. Und Zoe und Josie. Dann läuft das schon. Ja, hoffentlich. Ich muss dann auch mal los. Oskar ist bestimmt schon ganz unruhig da unten auf dem Schulhof. Mach's gut, Max. Tschüss, Leute. Und gute Besserung. Klößchen und ich schauen morgen wieder bei dir rein. Auf jeden Fall. Tschüss. Ciao. Freunde, wir müssen rausfinden, was Eggenhardt vorhat. Aber wie? Willst du zu ihm nach Hause fahren und ihn belauschen? Belauschen klingt schon mal nicht schlecht. Ich weiß, wo wir ihn morgen auf jeden Fall finden. Na? Wo? Na, im Stadion. Wenn die Profis vom SC Südstadt gegen Gallenfeld spielen. Immerhin geht es um den Aufstieg in die Bundesliga. Sehr gut, Karl. Da geht Papi auch hin. Er hat eine Freikarte bekommen. Und wie kommen wir da rein? Ist doch bestimmt längst ausverkauft. Das sehen wir dann. Bestimmt gibt's einen Lieferanteneingang oder so. Karl Vierstein, du hast es wirklich faustdick hinter den Ohren. Manchmal ja. Ach, Karl. Zwei Stunden vor Spielanpfiff trafen sich TKKG am nächsten Nachmittag am Fußballstadion der Millionenstadt. Oskar hatte leider zu Hause bleiben müssen, denn Hunde durften nicht mit zum Spiel. Die Freunde behielten den VIP-Parkplatz im Auge. Und tatsächlich fuhr schon bald eine schwarze Limousine mit den beiden Muskelmännern und Herrn Eggenhardt an der Schranke vorbei auf das Gelände. Da sind sie! Eggenhardt steigt aus. Er geht in einen Seiteneingang. Seltsam. Da scheint es gar keine Kontrolle zu geben. Die Muskeltypen haben geparkt, steigen aber nicht aus. Wie kommen wir denn jetzt durch die Schranke? Der Mannschaftsbus der Gallenfelser rollte im Schritttempo heran. Die Schranke zum VIP-Parkplatz hob sich. Los, wir laufen links neben dem Bus her. Da sieht uns der Schrankenwärter nicht. Oh, super Idee, Gabi. Schaffst du das mit dem Fuß, Tim? Na klar. Und los! Der Mannschaftsbus rollte auf den Parkplatz. Mit TKKG im Windschatten. Gabis Plan ging auf. Und jetzt rüber zum Seiteneingang. Geschafft. Und jetzt? Müssen wir das Büro von Eggenhardt finden. Oh, das wird nicht ganz leicht werden. Bei den vielen Türen. Entdeckung! Da kommt jemand. Ein schmächtiger Mann kam aus der entgegengesetzten Richtung den Gang entlang. Der sieht aus wie eine kleinere Ausgabe von Eggenhardt. Immer hereinspaziert. Tag, Erwin. Tag, Bruderherz. Komm, nimm Platz. Es gibt viel zu besprechen. Der Stapel mit den Aktenordnern neben der Bürotür. Dahinter können wir uns verstecken und vielleicht mithören, was drin gesprochen wird. Na dann los. Ich schicke Papi schnell unseren Standort. Okay. So, jetzt köpfen wir erst mal eine schöne Pulle Schabwurst. Das klingt nach guten Neuigkeiten. Prost, mein Lieber. Prost. Das sind sogar sehr gute Neuigkeiten. Pass auf. Die Herren vom Baudezernat haben unseren Plänen zugestimmt. Der gefälschte Laborbericht über den gesundheitsgefährdenden Schneeschimmelbefall hat Wunder gewirkt. Aber das ist ja großartig. Ja, das will ich wohl meinen. So, jetzt dürfen der alte Trainingsplatz und das Vereinshaus platt gemacht werden. Und du und deine Baufirma, ihr könnt mir da wie besprochen ein niegelnagelneues eigenes Stadion hinbauen. Du hast einen fetten Auftrag, ich bin die lästige Jugend los und kann mich auf das Profigeschäft konzentrieren. Das Stadion wird nach meiner Süßkramfirma benannt und Trikotsponsor bin ich auch. Dann macht der Verein Werbung für meinen Laden und der wiederum für den Verein. Und die Kasse klingelt doppelt. Klingelingeling. Prost, mein Lieber. Prost. Oh, ein wirklich edles Tröpfchen hast du da. Mann, Erwin. Da hast du dir ja ganz schön viel Mühe gemacht, um das Ding zu schaukeln. Ach, das war doch ein Klacks. Und unser Lieblingsneffe Noah hat doch wunderbar mitgespielt. Eine schauspielerische Glanzleistung war das, ha? Erst das Zeug in den Obstsalat zu kippen und dann so zu tun, als ob es ihm auch den Magen verdreht hätte. Wunderbar! Und dass er die Nachrichten aus der Mannschaftshandygruppe an mich weitergeleitet hat, Respekt. Allemal. Ja, da wächst in allen Bereichen ein echtes Talent heran. Und? Klappt das mit seiner Belohnung? Mit dem Fußballinternat in der Schweiz? Ach, das wird schon. Da lasse ich meine Beziehungen spielen. Also, das mit den Nägeln auf dem Bolzplatz im Wald, das fand ich übrigens ein bisschen dick. Da hätte ganz schön was passieren können. Du, ich habe Toni und Rudi nur gebeten, dafür zu sorgen, dass man auf dem Bolzplatz nicht trainieren kann. Von Nägeln war nie die Rede. Das war ganz allein deren Idee. Also ein schlechtes Gewissen habe ich bei der ganzen Sache irgendwie schon. Musste man denn unbedingt die Jugendmannschaft loswerden? Mensch, Andi, die große Kohle wird im Profifußball verdient. Brüderchen! Und wenn die Jugend noch nicht mal an der Stadtmeisterschaft teilnehmen darf, weil sie einfach zu schlecht ist und vor allem zu wenige Spieler hat, dann verlieren die Gören ganz schnell die Lust am Kicken. Komm, und die Mannschaft, die zerfällt, das war doch der Plan! Davon abgesehen kann ich Kinder nun mal nicht leiden. Und du tanzt mir jetzt nicht aus der Reihe, ja? Ja, ja, ist ja schon gut. Die Mistkerle. Vor allem dieser Eggy. Unglaublich ist das. Aber echt. So. Hast du alles aufgenommen, Gabi? Hab ich. Und die Sprachnachricht ist schon unterwegs zu Papi aufs Handy. Wo wir sind, weiß er ja auch. Sehr gut. Da sieht man einen. Der glatzköpfige Muskelmann stand vor TKKG. Sind wir schön am Spionieren? Und hinter ihnen der Schwarzhaarige. Die Junior-Detektive saßen in der Falle. Los, Leute! Schmeißt die Aktenordner auf sie! Feuer frei! Hey, seid ihr doch vor! Was ist denn das für ein Lärm? Seid ihr verrückt geworden? Toni, Rudi, geht's noch? Tut mir leid, Boss. Was machen denn die kleinen Kröten hier? Die kleinen Kröten bringen sie dahin, wo sie hingehören. Ins Gefängnis nehmen. Das wäre ja noch schöner. Polizei! Herr Eggenhardt! Sie sind festgenommen. Sie beide auch. Papi! Nee, Kommissar Glöckner! Genau zur rechten Zeit. Also Glück! Geht's euch gut? Klar! Alles Beste. Ja. Alles in Ordnung, Erwin? Nee, eher weniger. Und Sie nehme ich ebenfalls fest. Was? Moment mal. Sie sind doch der Aushilfstrainer von den Görn. Und zwar ein richtig guter. Der Beste. Der Beste. Nur nebenberuflich. Glöckner, Kriminalpolizei. Aha, und was werfen Sie mir vor? Kommissar Glöckner zog sein Handy aus der Jackentasche. Wenn Sie mal bitte lauschen möchten. Die Herren vom Baudezernat haben unseren Plänen zugestimmt. Der gefälschte Laborbericht über den gesundheitsgefährdenden Schneeschimmelbefall hat Wunder gewirkt. Aber das ist ja großartig. Ja, das will ich wohl meinen. Und so weiter und so weiter. Das reicht, glaube ich. Mhm, glaube ich auch. Mist. Eggy hat uns angestiftet. Wir wollten das mit den Nägeln nicht. Ehrlich? Ja, wohl ruhig. Das können Sie alles gleich auf dem Revier erzählen. Ja, klar. Vorwärts ins Büro. Meine Kollegen sind schon unterwegs. Die nehmen Sie gleich mit. Und ich bin auf Bewährung. Mit gesenkten Köpfen schlurften Eggenhardt, sein Bruder und die beiden Muskelmänner ins Präsidentenbüro. Und ihr müsst als Zeugen aussagen. Das reicht aber morgen. Und jetzt marsch nach Hause, ihr Helden. Bis später, Papi. Tschüss, Herr Glöckner. Ciao. Tschüss. Mann. Jemand ein Stück Schokolade? Gern. Ja, ja bitte. Ja. Dann ist Eggy wohl weg vom Südstadtfenster, was? Kannst du von ausgehen. Und wie der weg ist. Und Noah wohl auch. Für die Nummer mit dem Obstsalat fliegt er garantiert aus der Mannschaft. Mit Recht. Der Maulwurf war er ja auch. Dann hoffen wir mal, dass die kleinen Südstädter das Spiel am Mittwoch gewinnen. Ob die Großen heute aufsteigen, ist mir gerade ziemlich egal. Ja, total. Mir auch. Die E-Jugend darf auf keinen Fall auseinanderbrechen. Das wäre echt unfair nach den ganzen Sachen, die Eggenhardt da gemauschelt hat. Ja. Das klappt schon, Gabi. Wart's ab. Na klar klappt das. Wir sind doch dabei. Noch mehr Schoki? Oh. Die Profis des SC Südstadt stiegen nicht auf, aber die E-Jugendmannschaft wuchs am folgenden Mittwoch über sich hinaus. Ausgerechnet Ersatztorwart Klößchen sorgte beim Kopf-an-Kopf-Rennen gegen Lerchenbach für die Entscheidung. In der allerletzten Spielminute, als Gabi einen Eckball herausholte, verließ er seinen Kasten und rannte in den gegnerischen Strafraum. Die Ecke kam, der Schuss erwischte Klößchen am Rücken und das Leder kullerte ins Lerchenbacher Tor. Wie jetzt? War ich das? Die Teilnahme an der Stadtmeisterschaft war gesichert. Klößchen, du Held! Das war das lustigste, coolste und zufälligste Tor der Fußballgeschichte. Haben wir etwa gewonnen? Haben wir. Mit 1:0. Durch dich, Mann. Ein Torwart-Tor ist echt selten. Respekt. Und dann noch mit dem Rücken. Das schaffst doch nur du. Ja! Also, das war natürlich von langer Hand geplant. Ist klar, Klößchen. Wir haben nur drauf gewartet, dass du nach vorne kommst. Wenn's um Fußball geht, heißt du in Zukunft nur noch Klößchen der Silberrücken. Ein Silberrücken ist übrigens ein männlicher Gorilla.